Tonight we're going to have the Lord's Supper. Heute Abend wollen wir das Abendmahl feiern. And before we do it, I'd like to share a few words to lead up to it. Und bevor wir das tun, möchte ich gerne ein paar Gedanken mit euch teilen. But I'd also like to just emphasize what Martin was talking about. Und möchte auch das nochmal betonen, was der Martin gerade erzählt hat. We started this church from the street. Diese Gemeinde hat ja auf der Straße begonnen. I met Ossie on the street. Den Ossie habe ich auf der Straße kennengelernt. And Ossie brought Marcus to the church. Und der Ossie hat den Markus in die Gemeinde mitgebracht. And Marcus brought Sylvia to the church. Und der Markus seine Sylvia. And Marcus brought Gerhard to the church. Und auch den Gerhard. And Sylvia brought Michi to the church. Und die Sylvia die Michi. And Marcus and Sylvia begot Barbara, Bobsy. Und Markus und Sylvia bekamen dann die Babsi und die Lisa und den Isaac. And there's all the Chris kids. Und die ganzen Chris-Kinder kamen dann auch im Laufe der Zeit. Sylvia brought Gabi Knotzer to the church. Und die Sylvia hat dann auch die Gabi Knotzer hergebracht. Gabi brought Benny and Sabrina and Max to the church. Und Gabi hat Benny, Sabrina und Max gebracht. And if I follow that tree, it's a big tree. Und wenn ich diesem Baum so nachgehe, dann ist es ein sehr großer Baum. There's also from the kindergarten Robert Leinfelder who came. Auch von der Kindergartenarbeit Robert Leinfelder. And there's it's just one person that we meet. Und so ist es einfach so, dass eine Person, die man kennenlernt, you have no idea what this can do. Man hat eben keine Ahnung, was für Auswirkungen das haben kann. The person led me to Christ. Die Person, die mich zu Christus geführt hat, bei mir war das eine ganz direkte Konfrontation. Und da war einfach kein Weg rundherum. War junger Mann, ich habe eine Frage. Have you ever been born again? Bist du je wiedergeboren worden? And I got saved 2 hours later. Und 2 Stunden später wurde ich errettet. And I've never looked back. Und ich habe mich nie umgedreht danach. That's 31 years ago. Und das war vor 31 Jahren. I don't know who this lady was. Ich weiß bis heute nicht, wer diese Dame war. I tried to find her. Ich habe es versucht, sie zu finden. I couldn't find her. Aber ich habe sie nicht mehr ausfindig machen können. Aber wenn ich einmal auf der anderen Seite bin, I would like to take her out to lunch. Dann würde ich sie gerne mal zum Mittagessen ausführen. So, you know, once this building thing is out of the way and life becomes somewhat normal again. Wenn einmal dieses Gebäudeprojekt aus der Welt ist und das Leben wieder etwas normaler wird. You cannot imagine how time-consuming it is with meetings all the time. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie zeitraubend das Ganze ist mit den ganzen Meetings und so weiter. I'd like to go back to the street. Wenn das mal vorbei ist, würde ich gern wieder auf die Straße gehen. For those who are new, we've preached thousands of times out there. Und für die, die neu sind, diese Gemeinde hat schon tausende Male da draußen gepredigt. Evangelism seminars in Russia and Finland. Ich habe Evangelisationsseminare in Russland gemacht, auch in Finnland. We have some really good evangelists in this church. Und es gibt ein paar sehr sehr gute Evangelisten in dieser Gemeinde. Gerald Hudribusch is awesome. Der Gerald Hudribusch ist außergewöhnlich. Philip and a bunch of other guys. Georgie, der Philipp. So, anyway, thank you, Martin. Auf jeden Fall danke, Martin. Okay, I want you to turn with me to Luke chapter 9. Ich möchte, dass ihr mit mir das Lukas-Evangelium blättert, Kapitel 9. I want you to think about what we talked about last week. Und dass wir über das nachdenken, was wir schon letzte Woche besprochen haben. Having an authentic faith. Einen authentischen Glauben zu besitzen. 2 Timothy chapter 1. In 2. Timotheus Kapitel 1. I think has become my life verse. Ich glaube, das ist mein Lebensvers geworden. For the rest of my well, at least one of the 5 of them. Zumindest einer von 5 Versen. This verse has become very, very dear to me. Und dieser Vers ist eben ist mir sehr, sehr nahe am Herzen. For God has not given us a spirit of fear. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben. It can be translated a spirit of intimidation. Man kann auch sagen, einen Geist der Ängstlichkeit. Easily shaken. Dass man sehr leicht erschüttert wird. It can be translated a spirit of cowardliness. Man kann es auch übersetzen mit einem Geist der Feigheit. The spirit did not come from God. Ein Geist, der nicht von Gott kommt. And it says, but he's given us power, love, und es steht, er hat uns aber gegeben Macht und Liebe a sound mind. Und gesunden Verstand. Now look at Luke chapter 9. Und wenn ihr jetzt ins Lukas-Evangelium Kapitel 9 schaut, and the point that I'm going to make today is this. Und mein Kernpunkt wird heute Abend wird folgender sein. If the Apostle Paul was writing to you, wenn der Apostel Paulus dir schriebe, it wasn't Timothy, also es wäre nicht Timotheus, stell dir das vor, was, A letter to Marcus Osman. Sondern es wäre ein Brief an den Markus Osman. A letter to Victoria. Oder ein Brief an die a letter Victoria. To Axel. An den Axel. A letter to Rob Prokop. Einen Brief an mich, an Rob Prokop. What would he write? Was würde er schreiben? In the inspiration of the Holy Spirit. Durch die Inspiration des Heiligen Geistes. What would he put instead of fear? Was würde er dort einsetzen statt für dieses Wort Angst? God has not given you, Rob, a spirit of what? Gott hat dir keinen Geist, der ja was für einen Geist hat er mir nicht gegeben. And oftentimes we don't know what spirit we're of. Und oft wissen wir nicht, wessen Geistes wir sind. We can have a spirit of bitterness. Wir können einen Geist der Bitterkeit haben. For years. Und den jahrelang besitzen. Hebrews chapter 12 verse 15. Hebräer 12 Vers 15. It says that steht, many are defiled. Da steht, dass viele verunreinigt sind. By a spirit of bitterness. Durch den Geist der Bitterkeit. Many. Viele. Defiled. Verunreinigt, and beschmutzt. That means that the power of God. Und das bedeutet, dass die Macht Gottes und die Liebe Gottes and the sound mind are not in my life. Und auch der rechte Verstand nicht in mir sind, in meinem Leben sind. Think of it, how important this is. Und denk daran, wie wichtig das and ist. The progression of it. Und auch das, was darauf folgt. That I am conscious that God is using me. Dass ich mir bewusst bin, dass Gott mich verwendet. I'm in a meeting. Also ich bin in einem Meeting, or I read an email, oder ich lese gerade eine E-Mail, or something in my life. Oder eben irgendetwas geht gerade in meinem and Leben God vor wants sich. To work through me. Und Gott möchte durch mich wirken. And I will know it. Und ich werde es erkennen, dass because es so ist. In Romans chapter 8, verse 11, weil in Römer Kapitel 8, Vers 11 the very same spirit that raised Jesus from the dead, derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, wird meinen physischen Leib erfrischen und beleben. Und es ist der gleiche Geist. Und Jesus ist von den Toten auferstanden und ist beim Grab hinausspaziert. Der gleiche Geist lebt in uns. Energizing us, und gibt uns Energie, is working in us, wirkt in uns, to do something, um etwas zu tun, to help somebody, jemanden zu helfen, to encourage somebody, jemanden zu ermutigen, to persevere through an exam, oder durchzuhalten, wenn eine Prüfung to give ansteht, me wisdom from above, um mir Weisheit zu geben, Weisheit, he's die von oben ready kommt, to work. Und er ist bereit, um he's etwas zu right tun. There. Und er ist da. But what neutralizes it, aber was das Ganze neutralisiert, is I'm of another spirit. Ist das, dass ich eines anderen Geistes bin. I neutralize the whole process. Und dieser ganze Prozess wird zunichte gemacht. I'm neutralized by anger, zum Beispiel durch Ärger. Or an unclean spirit. Oder einem unreinen Geist. I've got a mind of adultery. Ich habe in meinen Gedanken geht es um Ehebruch. I'm preoccupied with pornography. Ich bin mit Pornografie gedanklich besetzt. It becomes a spirit. Es wird zu einem Geist. We need to label it. Und wir müssen das wirklich bezeichnen. And say, this is not from God. Festmachen und sagen, das ist jetzt nicht or von ask Gott. Yourself, is this from the Lord? Oder frag dich, ist das jetzt vom Herrn? Because if it's not from the Lord, denn wenn es nicht vom Herrn ist, I'm going to be neutralized. Dann werde ich in meiner Wirksamkeit auf Null gesetzt werden. That God is going to work through me. Dass eben Gott durch mich wirken kann. The most encouraging thing about the Christian life is to be conscious of God working through us. Und das ermutigendste im christlichen Leben ist das Bewusstsein, dass Gott etwas durch mich bewirkt. And you speak to somebody, und du sprichst dann zu jemandem. And they say, you know, that was from the Lord. Und die Person sagt dann, das war jetzt vom Herrn. Wow, that was. Und du denkst dir, Wahnsinn, das. Really? Wirklich? God, wow, that's very. I'm encouraged. Oh. God. Das ermutigt mich jetzt wirklich. I feel like, you know, I'm going to work starting tomorrow. I already started a couple days ago. Well, just never mind. I walked into the office upstairs. Also ich bin oben ins Büro reingegangen. And there was Daniel Kalinske sitting there. Und da war der Daniel dort. And he was just all kind of like sad. Und der war irgendwie so eingesunken, so traurig. And I said, what's the problem? Und ich habe gesagt, was ist los, Daniel? And he didn't answer me. Und er hat mir nicht geantwortet. And Reiner, the Geschäftsführer. Und dann ist der Rainer gekommen. Said, he's in despair because there's no more workers. Und er hat gesagt, er ist verzweifelt, weil es keine Arbeit and mehr gibt. No more money. Und es gibt auch kein Geld mehr. And we'll never finish the project by Easter. Und das Projekt wird bis Ostern nie fertig werden. And you know what happened in that moment? Und in dem Moment, wisst ihr, was da passiert I'm telling you, before the Lord, und ich sage euch, could feel the Holy Spirit just go, ich habe wirklich gespürt, wie der Heilige Geist so eingefahren ist in mir. And I said, you have one right here. Und ich habe ihm gesagt, du hast einen vor dir. Without even thinking for a moment. Ohne auch nur einen Moment lang zu überlegen. Habe ich gesagt, ein Arbeiter ist hier und ich mache mit dir mit, bis es fertig ist. I will cancel everything. Ich werde alles andere streichen. I got to deal with some people after this, but I'll. Okay, also ich muss jetzt noch mit ein paar Leuten was klären. Aber in der Kraft Gottes werde ich sie schon überzeugen. And I just knew this was God. Und ich habe einfach gewusst, dass this das Gott the Holy ist. Der Heilige Geist, der zu he was just like, rawr, come on, move. Und er war so, komm, beweg dich. Your part to do. Das ist jetzt dein Anteil an der I just Sache. Thought, wow, you know what? I'm just so into this. Und ich habe mir gedacht, ich bin jetzt wirklich so mittendrin. Told my wife this afternoon, I just can't wait till tomorrow. Und ich habe meiner Frau gesagt, ich kann nicht warten bis morgen. We're gonna go. We're gonna finish the floor and wir werden den Fußboden fertig machen. And I thought, that's God. Und ich habe mir gedacht, ich war mir sicher, das ist Gott. And so often God just wants to flow through us. Und so oft ist es eben der Fall, dass Gott einfach durch uns durchfließen möchte. I have this burning desire. Ich habe dieses brennende Verlangen, to get back to the street and preach again, wieder auf die Straße zu gehen, wieder dort draußen zu predigen. I have a burning desire. Und ich habe so ein Brennen in meinem Herzen. To go to Africa and visit some poor place that we as a church could adopt and start working with. Nach Afrika zu gehen, zu einem wirklich armen oder armseligen Ort, den wir adoptieren könnten als Gemeinde, um ihnen zu helfen. I also have this thing moving in me. Und da gibt es auch diese Sache in meinem Herzen, wo wir wirklich der leidenden Gemeinde, die es weltweit auch gibt, auch helfen können. It's a very real thing. It's like something's moving, like I'm pregnant. Das ist wie etwas Reales in mir drin, als ob ich schwanger wäre. Like women, like, oh, look, he just jumped. Und dann, wie so eine Frau sagt, er hat sich gerade bewegt. I feel like that in my soul, like, woo, he just jumped. Und in meiner Seele ist es auch so, da hüpft etwas. And this is that dynamis activity of God. Und das ist diese Dynamis, diese Kraft, diese Aktivität Gottes. And watch this, it's progressive. Und wenn man das beobachtet, dann seht ihr, dass das fortschreitet. When I'm in this momentum, und wenn ich ja diesen Schwung mitnehme, you know, it becomes a lot easier, wisst ihr, was dann viel einfacher to wird? Love people. Es wird viel einfacher, Menschen zu lieben. To love those in opposition. Die zu lieben, die einen Widerstand entgegenbringen. To love those of misunderstanding. Oder mit denen es ein Missverständnis to gibt. Love those of different personality. Die zu lieben, die eine andere Persönlichkeit or besitzen different als culture. Ich. Oder aus einem anderen Kulturkreis sind. Oder eine ganz andere Vision haben. It becomes easier. Es wird einfach irgendwie leichter. Because God is moving. Weil Gott etwas bewegt. And it's so encouraging. Und es ist so ermutigend. That it's like it just makes it easier to love people. Dass es einfach leichter wird, Menschen zu lieben. I think when you're in neutral. Ich glaube, wenn man so im Leerlauf ist. Nothing's moving on the inside. Und sich im Inneren nichts bewegt. You're just kind of stationary in your life. Dann ist man sehr stationär in seinem and Leben. And then suddenly it's like you're confronted with something that you don't like or somebody. Und plötzlich bist du mit etwas konfrontiert oder mit jemandem konfrontiert, den du oh, nicht magst. Yeah, I'm supposed to love them. Und dann ist es so wie, okay, ich soll die jetzt, but den when, jetzt lieben. But when you're moving, aber wenn du in Bewegung bist and God is working through you, und Gott etwas durch dich bewirkt, this is my prayer for the whole thing. Das ist mein eigentliches Gebet für die ganze Sache. Refusing, asked my wife, I just said, I refuse to look to people. Und ich habe meiner Frau auch gesagt, ich weigere mich, auf Menschen zu schauen. To help me, oder zu erwarten, dass Menschen mir helfen. For the finances, to raise them. In finanzieller Hinsicht. Let's just look to God. Schauen wir einfach auf Gott. Let's keep looking to God. Und behalten wir einfach and den Blick nach let's oben. Pray that God from heaven moves in people. Und beten moves. Wir dann darum, dass Gott einfach in Menschen etwas bewegt. And he's moving. Und tut etwas. It's wonderful. Und bewegt etwas und das ist wunderbar. Person this morning. Heute Morgen war eine Person. Said to me, you can expect a very large gift toward the building project within the next 14 days. Und diese Person hat gesagt, in den nächsten 14 Tagen kannst du eine sehr großzügige, I never expected it. Sehr großzügiges Geschenk zu diesem Gebäudeprojekt erwarten. Ich habe es nie erwartet. Thank you, Lord. Und ich habe einfach nur gesagt, danke, this is Herr. What we're looking for. Das ist das, wonach wir suchen. That God is moving. Dass Gott etwas bewirkt. He's moving in our midst. Und dass er etwas in unserer Mitte tut. And when his dunamis power is moving through me. Und wenn diese Dynamis, diese Kraft Gottes durch mich durchfließt. And his love is flowing through me. Und seine Liebe auch durch mich durchfließt. Toward people. Und die ist auf Menschen gerichtet. Having a sound mind is very easy. Dann ist es sehr leicht, gesunden Verstand zu bewahren. Just a calm in the storm. Dann ist man so ein Ruhepol inmitten eines Sturmes. A relaxed mind. Eine Gedankenwelt, die ganz entspannt ist. No flipping out. Man flippt nicht aus. Because you see God moving in your own life. Denn man sieht ja, wie Gott etwas bewegt im eigenen Leben. And you have such a capacity to just love people. Und dann hat man auch so eine Kapazität, um Menschen zu lieben. But it's coming from the Lord. Aber das ist etwas, das vom Herrn kommt. But tonight, aber heute Abend, what neutralizes that whole process, diese eine Sache, die das Ganze zum Stillstand is bringt, when I'm of another spirit, ist die, dass wenn ich eines anderen Geistes bin and I don't know it. Und ich es womöglich gar nicht Luke weiß. Chapter 9, Lukas Kapitel 9, verse 51, Vers 51. When the days were approaching for his ascension, Jesus was determined to go to Jerusalem. Es geschah aber, als sich die Tage seiner Aufnahme erfüllten, da richtete er sein Angesicht fest darauf, nach Jerusalem and zu gehen. Sent messengers on ahead of him. Und er sandte Boten vor seinem Angesicht her. And they went and entered a village of the Samaritans to make arrangements for him. Und sie gingen hin und kamen in ein Dorf der Samariter, um für ihn Unterkunft zu bereiten. But they did not receive him. Und sie nahmen ihn nicht auf, because he was traveling toward Jerusalem. Weil sein Angesicht nach Jerusalem hingerichtet war. And when his disciples, James and John, saw this, als aber seine Jünger Jakobus und Johannes das sahen, they said, sprachen sie, Lord, Herr, do you want us to command fire to come down from heaven and destroy them? Herr, willst du, dass wir sagen, dass Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren soll? Could you imagine if that principle really worked? Ja, könnt ihr euch vorstellen, wenn dieses Prinzip wirklich tatsächlich funktioniert? How many of us would still be alive? Wie viele von uns noch am Leben wären? Like probably 75% of us would be dead, you know? Wahrscheinlich wären 75% tot. I'll get you. And what does he say? Und was sagt er darauf? He turned to them and said, sure, just er wandte do it. Sich aber um und sagte, ja klar, mach das. Go for it. Los geht's. Start right there and just wipe them all out. Fang dort an mit out. Dem Feuer und yeah. Lösch sie especially aus. That one. Just, yeah. Ja, fang mit dem an. And then the disciples went. Could you imagine if that really happened? Könnt ihr euch vorstellen, yeah. Wenn das wirklich passiert wäre? Any more? Noch irgendjemand? But what does he say? Aber was sagt er? Then he turned and rebuked them and said, er aber wandte sich um und schalt sie. And now this is our problem. Und das ist unser Problem. You do not know what kind of spirit you are of. Ihr wisst nicht, wessen Geistes ihr seid. You don't know. Ihr wisst es nicht. The spirit of lust. Der Geist der, Lust, der Bitterkeit. I've written a bunch of these down. Und ich habe mir ein paar aufgeschrieben. Spirit of pride. Der Geist des Stolzes. A spirit of being divisive. Okay. To division. Aha, also ja, ein Geist der Zwietracht, spirit der Spaltung. Of laziness. Ein Geist der Faulheit. Jealousy. Oder der Eifersucht. Despair. Der Verzweiflung. A spirit of sadness. Ein Geist der Traurigkeit. That's not from God. Eine Traurigkeit, die nicht von Gott ist. A spirit of always wanting something more. Ein Geist, der immer etwas noch mehr möchte. In a material way. Auf eine materielle Art und Weise. A spirit of lying. Geist des Lügens. Or judging. Oder des Richtens. Or control. Oder der Kontrolle. Or anger. Oder vielleicht auch des Ärgers. Or the spirit of error. Oder der Geist des Fehlers. In 1. John chapter 4. 1. Johannes Kapitel 4. All these kinds of things. Diese verschiedenen Dinge, die es spirit, da gibt. It's not from God. Ein Geist, der nicht von Gott ist. There's sexuality. Es gibt eine Sexualität, that's healthy, die gesund ist. And then there's the spirit of lust. Und dann gibt es aber auch den Geist der Lust. It's a spirit. Und es ist ein Geist. It's like controlling. Es ist so etwas, was einfach Kontrolle übernimmt. And it grieves the Holy Spirit. Und das betrübt den Heiligen and Geist. As long as that is there, und solange der da ist, you're not going to sense the power of God working through you. Wirst du nicht erleben, wie die Kraft Gottes durch dich hindurch wirkt. Because you've given yourself over to something else. Weil du dich an etwas anderes übergeben hast. So if the Lord was to speak to each one of us tonight. Also wenn der Herr heute Abend zu jedem einzelnen von uns persönlich sprechen würde. What would he say to me? Was würde er mir sagen? To you. Oder dir sagen? You've given yourself over. Du hast dich übergeben. Timothy. Einer Sache übergeben. To a spirit of fear. Einem Geist der Angst. It's not from God. Dieser Geist ist nicht von Gott. So the first thing we do is we recognize it. Und das Erste, was wir tun, ist, dass wir das erkennen. Identify it. Das Ganze identifizieren. And ask yourself, und sich die Frage stellen, this the Holy Spirit? Ist das jetzt der Heilige Geist? Is what I'm doing right now, ist das, was ich jetzt gerade is tue, this conversation about that issue, ist dieses Gespräch über dieses Thema, is this the Holy Spirit? Ist das jetzt der Heilige Geist? And if I don't ask myself those kind of hard questions, und wenn ich mir nicht diese wirklich schweren Fragen stelle, then my faith will become unauthentic. Dann wird mein Glaube nicht authentisch sein. It'll just be something external. Es wird dann nur etwas sein, das äußerlich ist. Because what's internal is grieved. Denn was innen drin ist, das wird betrübt. So as we go and take the Lord's Supper tonight. Und wenn wir heute Abend das Abendmahl zu uns nehmen. I always like to ask myself these questions. Also ich liebe es diese Fragen, mir selbst diese Fragen Lord, zu stellen. Was my attitude from you? Herr, meine Einstellung gerade, war das etwas von dir? Was that meekness? War das jetzt sanftmütig? Or was I a coward? Oder war ich einfach nur feig? Was that reality? War das jetzt real? Or is that a negative spirit? Oder ist das ein negativer Geist? Am I thinking for myself? Denke ich jetzt für mich selbst? Which is good? Und das wäre ja gut. Or do I have a critical spirit? Oder habe ich einen kritischen Geist? It's a spirit. Und das ist eben ein Geist. And it can happen in the marriage. Das kann auch in einer Ehe passieren. It can happen with in the family, oder in der Familie vorkommen, where somebody is of a spirit, wo jemand eines Geistes ist, and it's ruining their life, und es ruiniert das Leben. Tonight I would like to pray as we have the Lord's Supper, und heute Abend möchte ich dafür beten, and just be before the Lord, und einfach vor den Herrn kommen, and say, God, I want to be free. Und sagen, Herr, ich möchte frei sein. I want to walk out that door, ich möchte bei dieser Tür hinausgehen können. Knowing that you're going to work through me. Und wissen, dass du durch mich etwas bewirken wirst. God always wants to work through us. Gott möchte immer durch uns wirken. You know what happens? We begin to abdicate our responsibility in situations. Wisst ihr, was passiert? Wir geben unsere Verantwortlichkeit in Situationen ab. The husband abdicates. Abdicates abgeben, oder? That means I turn it over to another. Ja. Also das Der Mann, der Ehemann in einer Ehe zum Beispiel, gibt seine Verantwortung instead ab. Of thinking in the Lord, statt im Herrn zu denken and wondering, I don't have peace about that. Und zuzugeben, ich habe nicht Frieden über diese Sache, explain it to me. Erklär mir das. I don't have peace about that. Ich habe jetzt nicht Frieden in dieser instead Sache. Of a spirit of indifference, statt eben einen Geist der Gleichgültigkeit because zu haben, the person never senses God anyway. Weil die Person sowieso nie etwas spürt, then was we Gott begin tun will. To abdicate. Und dann beginnen wir einfach abzugeben. My wife will take care of it. Meine Frau wird das schon erledigen. Take care of it. Oder jemand anderer wird das übernehmen. They got enough ushers. Die haben eh schon genug Saalordner. They got people in the Sunday school. Oder in der Sonntagsschule gibt es auch there's schon genug people Leute. In the buffet. Oder am Buffet, das oh, ist auch genug. Somebody else will give. Jemand anderer wird schon geben. They always do. Irgendwer gibt immer. What happened right there? Aber was passiert genau an dieser that's Stelle? A spirit. Das ist ein Geist. It's a spirit. There can be a spirit of greed. Es kann auch ein Geist des Geizes sein. Because an authentic faith is a very real walk with my Lord. Weil ein authentischer Glaube ein sehr realer Weg, persönlicher Weg mit meinem Herrn ist. I just make the decision. Und wenn ich einfach eine Entscheidung treffe, it doesn't matter. Macht sehr wurscht. Oh, don't worry about it. Also mach dir keine Sorgen darüber. Instead of going up, statt dass man sich nach oben wendet and saying, Lord, und sagt, Herr, What's my part? Was ist mein Anteil? I'm ready, whatever. Also ich bin bereit. Maybe to pray. Egal, vielleicht geht's um Gebet. If that's my part, I want to be praying. Wenn das mein Anteil in dieser Sache ist, an dieser Sache ist, dann möchte ich beten. Every Wednesday, a few women come to the church and they pray. Und jeden Mittwoch kommen ein paar Frauen in die Gemeinde und sie beten gemeinsam. It's just God working in them. They pray. Es ist einfach Gott, der ihnen das bewirkt, dass sie beten. What's my part? Was ist mein Anteil an God der Sache? God is always wanting to do something through us. Gott möchte immer etwas durch uns tun. But if we're of another spirit, it's all neutralized. Aber wenn wir von einem anderen Geist besessen sind, so when we take dann the Lord's, sind wir unbrauchbar. We take the Lord's Supper tonight. Und wenn wir das Abendmahl heute nehmen, it says in Psalm 51, dann steht dort im Psalm 51. Create in me a clean heart, O God. Schaffe in mir einen reinen Geist, Herr. And renew a right spirit within me. Und erneuere einen rechten Geist in mir. Create in me a clean heart. Schaffe in mir ein reines Herz. And renew a right spirit. Und gib mir einen neuen gewissen Geist. A clean heart. Ein reines Herz, you could say is synonymous with a right spirit. Kannst du gleichsetzen mit einem rechten Geist. A right spirit. Ein rechter Geist. Then it goes on to say at the end of the chapter. Und am Ende des Kapitels steht, the sacrifices of the Lord, die Opfer des Herrn, are a contrite heart, die Opfer für den Herrn sind ein zerbrochener Geist, and ein zerbrochenes Herz a broken spirit, und ein gebrochener Geist. The Lord will never despise. Ein demütiges Herz, ein gebrochener Geist. Das wird der Herr nicht zurückweisen. Und mit dem wollen wir beten. God takes me through storms. Gott nimmt mich oder führt mich durch Stürme. Do you know why, oftentimes? Und wisst ihr, warum er das manchmal macht? To shake me loose of something I can't see. Er macht das deswegen, damit er mich ein bisschen aufrüttelt und damit ich Dinge sehe, die ich sonst nicht sehen würde. To break me, er tut das, um mich zu brechen, so that I'm free. Damit ich frei bin. And when I'm free, und wenn ich frei bin, boy, he just wants to use me. Dann möchte er mich verwenden. Lord Jesus, we pray tonight. Herr Jesus, wir beten heute Abend. We have so much to do. Es gibt so viel zu tun in, our families, in unseren Familien, in, our personal lives, in unserem persönlichen Leben, in our church, auch in unserer Gemeinde. To see people come to know you. Dass, wenn wir sehen, wie Menschen kommen und dich kennenlernen. Lord, our life is a vapor. Herr, unser Leben ist ein Hauch. Just a few breaths. Es sind eigentlich nur ein paar Atemzüge. And we'll be on the other side, looking face to face at you. Und dann sind wir auf der anderen Seite und stehen dir gegenüber, Angesicht zu Angesicht. Help us to be a people full of your power. Hilf uns, ein Volk zu sein, Herr, das wirklich voll von deiner Macht ist. Und dass uns das bewusst ist. Create in us a clean heart. Schaffe in uns, Herr, ein reines Herz. Oh God. Herr. And renew a right spirit in me. Und gib uns einen neuen, einen gewissen Geist. Cast me not away from thy presence, O Lord. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht. Take not thy Holy Spirit from me. Und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. But restore unto me, sondern stell wieder her the joy of thy salvation. Die Freude an deiner Errettung. Just lift your hands to the Lord. Heb deine Hände einfach zum Herrn. Lord, you're a good God. Herr, du bist ein guter Gott. We just come before you. Und wir kommen vor dich. Cleanse us, Lord. Reinige uns, Herr. Free us. Mach uns frei. From bitterness or anger. Von Bitterkeit, von Ärger. Jealousy. Von Eifersucht. Unforgiveness. Vergebungsbereitschaft, anxiety, die wir nicht haben. Vor Angst, Herr. Sexual lust. Vor sexueller Lust. From a spirit of loneliness. Vom Geist der Einsamkeit. We pray tonight. Wir beten heute Abend. I pray, Lord Jesus, that ich bete, Herr Jesus, this week maybe as never before, dass diese Woche vielleicht mehr als je zuvor we would confess, dass wir diese Woche bekennen, this is not from God. Das ist jetzt nicht von Gott. God, fill me with your strength. Herr, füll du mich mit deiner Kraft. Your love. Mit deiner Liebe. And your peace. Und mit deinem Frieden. Lord Jesus, we thank you tonight. Herr Jesus, wir danken dir. That you are present. Dass du gegenwärtig bist. We love you and praise you. Wir lieben dich und preisen dich. Bless this time, we ask. Segen diese Zeit, wir bitten dich darum. In Jesus' name. In Jesu Namen. Your name. In deinem Namen. Amen.